One of the things that fascinated me most when I was writing this album was thinking about. Als ich dieses Album geschrieben habe, habe ich insbesondere daran gedacht, wie viel Glück ich in meinem Leben gehabt habe und wie leicht mein Leben ist. Das trifft für so viele Menschen auf der Welt nicht zu. Dafür empfinde ich Dankbarkeit, fast schon ein Schuldgefühl. Was für ein Leben würde ich führen, wäre ich anderswo oder zu einer anderen Zeit geboren worden? So habe ich mir in dem Song Radio vorgestellt, wie San Francisco aussehen würde, wenn es woanders läge, zum Beispiel im Mittleren Osten oder in Afrika, in einem Land, in dem es viel Gewalt gibt. So geht es diesmal in den neuen Songs der amerikanischen Sängerin und Komponistin Vienna Teng auch um große Themen wie Not, Angst, illegale Immigration, Krieg und Tod. Allerdings nie platt vordergründig, sondern poetisch eingesprungen, anspielungsreich, nachdenklich. Dabei erweist sich Vienna Teng, die ihren Namen als Hommage an die Stadt Wien und deren Klassik versteht, als typisches Kind Amerikas, obwohl sie unverkennbar chinesischer Abstammung ist. Ihre Großeltern stammen aus Taiwan. I've always insisted that I'm an American songwriter. I'm not a Chinese songwriter. Ich habe immer darauf bestanden, dass ich eine amerikanische Songschreiberin bin und keine chinesische. Zuerst einmal schreibe ich nicht in Chinesisch, aber wichtiger ist, dass meine Sicht der Dinge sehr stark amerikanisch geprägt ist. Ich bin mit Alben von Ray Charles und den Eagles, den Beatles und solchen Leuten aufgewachsen und dann habe ich auch noch klassische Musik studiert. So gibt es eine Menge europäischer Einflüsse. Das war also die Musik, in die ich während meiner Kindheit hineingetaucht wurde. Und als ich dann aufwuchs, habe ich aus dem heraus angefangen zu schreiben. If this were the last snowfall, no more halos on evergreens. Bereits mit 5 Jahren begann sie mit dem Klavierspielen. Besonders dankbar ist sie ihrem Oberschullehrer, der ihr stets Mut machte, eigene Musik zu komponieren. Die fliegt ihr allerdings nicht zu, sondern ist hart erarbeitet. I do have a favorite song on the album. It's actually the first song. Mein Lieblingslied ist das erste. Und das kam so. Das Liederschreiben fällt mir schwer. Ich bin sehr langsam. Und für die meisten Lieder brauche ich sehr viel Zeit. Und dieser Song fiel mir an einem einzigen Tag ein. Ich finde es schön, dass bisweilen, wenn man hart arbeitet, plötzlich etwas Magisches passiert. Ich bin mit der Idee des Songs aufgewacht und habe mich den ganzen Tag mit ihm beschäftigt, während ich rumlief, mit der U-Bahn fuhr oder sauber machte. Und am Ende des Tages wusste ich genau, wie der Song klingen sollte. Er erscheint mir wie ein Geschenk und ich versuche mir die Botschaft des Songs immer vor Augen zu halten. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch im Leben bleibt. Nun soll man sich deswegen nicht gleich das Schlimmste vorstellen, aber man sollte doch jeden Moment genießen und sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren, die Menschen, die einem am meisten bedeuten, die man liebt, und sich an schönen Dingen erfreuen, wohin man auch geht. Es scheint so, als hätte ich das als Lektion mehr für mich selbst in den Song eingebracht. So it seems like that lesson is something that I put in a song almost for myself more than anybody. So sieht Vienna Teng bei allem Engagement die Welt nicht in düsteren Farben. Dazu passt, dass sie sich für Obamas Wahlkampagne eingesetzt hat und für eine gemeinnützige Organisation, die sich um obdachlose Arme kümmert, mehrere Wochen durch Argentinien getourt ist, ohne ein Pfennig Honorar dafür zu nehmen. Dennoch ist Vienna Teng keine politische Autorin. In ihren Texten geht es auch um die Liebe, wenn auch nicht um die romantische, vielmehr um deren Verlust, um das Gefühl des Verlassenseins, die Trauer um zerbrochene Gemeinsamkeit. Vienna Teng steht dabei unverkennbar in der Tradition der großen amerikanischen Singer-Songwriter und will das auch gar nicht verleugnen. Eine Stimme, die man sich unbedingt merken sollte.